Христа, du bist mir ganz nah, denn du gehst mit mir den Weg, du gehst mir voran, hältst mich fest, lässt mich nicht im Stehen. Auch wenn ich dich nicht sehe und wenn ich dich nicht spür, bist du da, du bist da, du bist mir ganz nah. Bist du da, du bist da, du bist mir ganz nah. Ich will dir ganz vertrauen, alle Zeit. Dich loben, ja, dich preisen voller da, du bist da, du bist mir ganz nah. Denn du gehst mit mir den Weg, du gehst mir voran, hältst mich fest, lässt mich nicht im Stehen. Auch wenn ich dich nicht sehe und wenn ich dich nicht spüre, bist du da, du bist da, du bist mir ganz nah. Bist du da, du bist da, du bist mir ganz nah. Ich weiß, er meint es gut mit dir, vertraue ihm doch ganz. Er ist da, dir ganz nah. Komm und geh mit ihm den Weg, er geht dir voran, hält dich fest, lässt dich nicht im Stehen. Auch wenn du ihn nicht siehst und wenn du ihn nicht spürst, ist da, da, ist dir ganz nah. Ist da, da.